In letzter Zeit gab es in London ein Seminar über das unvergängliche klassische Werk von Genossin Kim Jong-il, die ideologische Arbeit in den Vordergrund stellen, ein unumgängliches Erfordernis der Verwirklichung des sozialistischen Werkes, und das Werk von Genossin Kim Jong-un werde zu Stützpfeilern, die das künftige aufblühende Korea tragen. Daran beteiligten sich die Persönlichkeiten der neuen KP Großbritanniens, des britischen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdosan 2017, der britischen Sungun Politik Studiengesellschaft, der britischen Juche Ideologie Studiengruppe und der britisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft sowie die Massen.